Welt die alte Kasche. Tralla, tralla, la, la, la. Tralla, tralla, la, la, la. Entfernt mein, tralla, la, la, la, la, la, la. Was mein will keinen sagen, tralala, tralala, fragt die Welt die alte Kasche, tralala, tralala, tralala, tralala, tralala.